Schösser geht nicht gar zu schlimm. Mit uns armen Bauersleute dünn. Ach, Herr Schösser geht nicht gar zu schlimm. Mit uns armen Bauersleute dünn. Schon tun unsere Haut. Schon tun unsere Haut. Fress dir gleich das Kraut, wie die Raupen bis zum kahlen Strom. Das Kraut.